Die Leber. Die Leber macht uns ihre Betrachtung nicht gerade einfach, da sie ein Organ mit enorm vielseitigen Funktionen ist. Sie ist eines der größten Organe im Menschen und das Zentralorgan des intermediären Stoffwechsels oder, bildhaft ausgedrückt, das Labor des Menschen. Skizzieren wir kurz ihre wichtigsten Funktionen. Erstens, Energiespeicherung. Die Leber baut Glykogen, Stärke, auf und lagert es ein für etwa 500 Kilokalorien. Darüber hinaus aufgenommene Kohlenhydrate werden in Fett umgebaut und in den Fettdepots des Körpers gespeichert. Zweitens, Energieproduktion. Die Leber baut aus den mit der Nahrung aufgenommenen Aminosäuren und Fettbestandteilen Glucose, also Energie, auf. Alles Fett erreicht die Leber und kann in ihr zur Verbrennung, zur Energiegewinnung verwertet werden. Drittens, Eiweißstoffwechsel. Die Leber kann Aminosäuren sowohl abbauen als auch neue synthetisieren. Somit ist die Leber das Verbindungsglied zwischen dem Eiweiß, dem Protein, des Tier- und Pflanzenreiches, aus denen unsere Nahrung kommt, und dem Eiweiß des Menschen. Das Eiweiß einer jeden Art ist nämlich vollkommen individuell, doch die Bausteine, aus denen das Eiweiß aufgebaut ist, die Aminosäuren, sind universal. Man kann die Aminosäuren vergleichen mit Ziegelsteinen, die alle gleich sind, mit denen aber unterschiedliche individuelle Häusertypen gebaut werden können. Die individuelle Verschiedenheit des Eiweißes im Pflanzen-, Tier- und Menschenreich besteht also im unterschiedlichen Muster der Aminosäurenanordnung. Die Reihenfolge der Aminosäuren ist in der DNS kodiert. Viertens, Entgiftung. Sowohl körpereigene als auch fremde Gifte werden in der Leber inaktiviert und wasserlöslich gemacht, um dann über die Galle oder die Niere ausgeschieden werden zu können. Weiterhin muss das Bilirubin, das Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin, in der Leber umgewandelt werden, um ausgeschieden werden zu können. Eine Störung dieses Prozesses führt zur Gelbsucht. Schließlich synthetisiert die Leber den Harnstoff, der über die Nieren ausgeschieden wird. Soweit ein gestraffter Überblick über die wichtigsten Funktionen dieser so vielseitigen Leber. Beginnen wir unsere symbolische Umsetzung beim letztgenannten Punkt, der Entgiftung. Die Fähigkeit der Leber zu entgiften setzt die Fähigkeit der Unterscheidung und Wertung voraus, denn wer nicht unterscheiden kann zwischen dem, was giftig ist, und dem, was nicht giftig ist, kann nicht entgiften. Störungen und Erkrankungen der Leber lassen daher auf Probleme der Wertung und der Bewertung schließen, weisen hin auf eine Fehleinschätzung dessen, was nützlich oder schädlich ist, Nahrung oder Gift. Solange nämlich die Bewertung, was zuträglich ist und wie viel man davon verarbeiten und verdauen kann, funktioniert, kommt es niemals zu einem zu viel. Die Leber erkrankt aber immer an einem zu viel. Zu viel Fett, zu viel Essen, zu viel Alkohol, zu viel Drogen, etc. Eine kranke Leber zeigt, dass der Mensch zu viel von etwas aufnimmt, was seine Verarbeitungskapazität übersteigt. Zeigt Maßlosigkeit, überzogene Expansionswünsche und zu hohe Ideale. Die Leber ist der Lieferant der Energie. Der Leberkranke verliert aber gerade diese Energie und Lebenskraft. Er verliert seine Potenz, er verliert die Lust am Essen und Trinken. Er verliert die Lust an allen Bereichen, die mit Lebensäußerungen zu tun haben, und so korrigiert und kompensiert das Symptom bereits sein Problem, das da heißt zu viel. Es ist die körperliche Reaktion auf seine Maßlosigkeit und Größenfantasien und lehrt ihn, von diesem zu viel loszulassen. Da die Blutgerinnungsfaktoren nicht mehr gebildet werden, wird das Blut zu flüssig und so fließt dem Patienten das Blut, der Lebenssaft, buchstäblich weg. Der Patient lernt in der Krankheit die Einschränkung, die Ruhe und die Entbehrung vom Sex, Essen und Trinken. Überdeutlich sehen wir diesen Prozess bei der Hepatitis. Die Leber hat weiterhin einen starken Symbolbezug zu weltanschaulichen und religiösen Bereichen, dessen Ableitung für manchen vielleicht gar nicht leicht nachvollziehbar ist. Erinnern wir uns an die Eiweißsynthese. Das Eiweiß ist der Baustein des Lebens. Es wird aufgebaut aus den Aminosäuren. Die Leber baut aus dem pflanzlichen und tierischen Eiweiß der Nahrung das menschliche Eiweiß auf, indem sie die räumliche Anordnung der Aminosäuren verändert. Mit anderen Worten, Unter Beibehaltung der Einzelbausteine verändert die Leber die räumliche Struktur und erreicht damit einen Qualitätssprung bzw. einen Evolutionssprung vom Pflanzen- und Tierreich zum Menschenreich. Gleichzeitig bleibt aber trotz des Evolutionsschrittes die Identität der Bausteine erhalten, die dadurch die Verbindung zur Herkunft aufrechterhalten. Die Eiweißsynthese ist ein vollkommenes mikrokosmisches Abbild dessen, was wir im Makrokosmos Evolution nennen. Durch Umstellung und Veränderung des qualitativen Musters wird aus den immer gleichen Urbausteinen die unendliche Vielzahl der Formen geschaffen. Durch die Konstanz des Materials bleibt immer alles miteinander verbunden, weshalb die Weisen lehren, dass alles in einem und eins in allem ist, pars pro toto. Ein anderer Ausdruck für diese Erkenntnis ist Religio, wörtlich Rückverbindung. Die Religion sucht die Rückverbindung zum Urgrund, zum Ausgangspunkt, zum All-Einen, und sie findet sie, weil die Vielheit, die uns von der Einheit trennt, letztlich nur eine Illusion ist. Sie kommt nur durch das Spiel der unterschiedlichen Anordnung des gleichen Seienden zustande. Deshalb kann nur der den Weg zurückfinden, der die Illusion der unterschiedlichen Formen durchschaut, das Viele und das Eine. In diesem Spannungsfeld arbeitet die Leber.